Abschnitt 10 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ultima Thule, Kapitel 1. Zwei Särge, wiederholte unaufhörlich Tscherkaski in der kleinen Schar der Leidtragenden. Seltsam, dass er sich den Tod dieser zwei Menschen nicht vorstellen konnte. Es kam ihm vor, als ob er hinter leeren Schreinen ginge. Und ab und zu hatte er die lächerliche Illusion, dass er zu dem Gesindevolk eines Tischlermeisters gehöre und jetzt die Särge an den Bestimmungsort abführe. Sie waren doch sicherlich leer. Dann dachte er wieder, dass er in einem solchen Sarge natürlich mit einer entsprechenden Ventilation und entsprechenden Lebensvorrat ganze Ozeane durchfahren könne. Er wurde erregt bei den Gedanken, dass der Ozean ihn auf seine Arme nehmen wird, dass der Sarg von den höchsten Wellengipfeln in endlose Tiefen herabsinken und wieder wie eine Gazelle auf dem zerrissenen, wie weißer Schnee schäumenden Kamm des Orkans tanzen wird, dass er monatelang in diesem Sarg leben könne, lebendig und in Sicherheit, spielen mit allen Fährlichkeiten, den Tod verlachen, verhöhnen und mit ihm spielen. Ho, ho! Der Sarg mit einer lebendigen Leiche als Beute eines rasenden Elements, das da weiß, dass es nichts tun kann. Das rasende, tollwütige und zum ersten Mal ohnmächtige Meer. Und er ganz ruhig, ganz still und außer jeder Gefahr bewusst seiner Macht würde ausruhen. Und nur ab und zu einen priesterlichen Wink mit der Hand machen. Ite missa est. Aber plötzlich wurde ihm klar, dass die Menschen wirklich gestorben seien, dass er sie niemals sehen werde, und ihn packte die Angst. Sie sind gestorben. Nun ja, das heißt, sie leben nicht mehr, und ihre Seelen. Wie Astralkörper kreisen sie um diese toten Leiber, mit tausend Fäden an sie gebunden. Sie können sich noch nicht losreißen und sehen mit stierem Schrecken auf die Fäulnis, diese ekelhafte Zersetzung des Körpers, er hörte auf zu denken. Durch sein Gehirn wälzte sich eine ungeheure Welle des Lebens. Die Lust, der Schmerz, die Qual, die Sehnsucht dieser Fleischmasse, die jetzt verfault. Warum sind sie zugrunde gegangen? Warum? Sie sind zu spät zur Welt gekommen. Sie sollten damals auf der Welt sein, als noch für jegliches Getier die Nacktheit und die Seele heilig war, gleichgültig, worin sie sich offenbarten, ob in der Natur oder in dem Menschen. Damals, als der Mensch unmittelbar in engster Vereinigung mit der Natur lebte, da er noch ein Teil von ihr war und die feinste Faser ihrer Nerven. Damals, als den Menschen jede Offenbarung der Natur heilig war, gleichgültig, ob sie ihm günstig oder verderbenbringend war. Damals, als der Erdensohn sich als winzigen Atom empfand und in jedem Seelenphänomen, selbst in dem größten Verbrechen, das Wirken des pythagoreischen Urfeuers sah, an dem sich die Menschenseele zur Weltseele entfachte. Damals, ach damals, warum sind wir zu spät zur Welt gekommen? Gut und heilig war dem Menschen das Chaos und der Wahnsinn und die Mania. Gut und heilig war für ihn die Neugier, die das Dunkel zerreißen soll, sie durchdringt und durch die weit geöffneten Fenster das Tageslicht eindringen lässt, gleichgültig, ob die Sonne tötet oder neues Leben spendet. Gut und heilig war ihm der titanische, hartnäckige, adlerstolze Aufflug, der mit seiner ungehemmten Pracht alle Normen und alle Gesetze vernichtete. Gut und heilig waren die königlichen und die hellsehenden Aufflüge in die Zukunft. Heilig war die unbändige Kraft, die alles niederreißt. Und vor allen Dingen das Ich, das einzig Böse in unseren armen, armen Zeiten. O, diese heilige große Zeit, die schon vergessen ist und niemals wiederkehren wird. Der Stolz war der Adel der Seele. Der Zorn und die Rachsucht eine Tugend der Könige und die verborgenste List, die Habgier und manchmal die unterwürfigste Demut war das Zeichen der größten Klugheit. Der Demütige, der nicht daran dachte, sich zu rächen, war ein elender Feigling. Verächtlich sah man den Bescheidenen und Demütigen an, denn das war die Tugend der Eunuchen. Oh, wie gut und wie schön war damals der Gott, der über der Erde und über dem Meere waltete. Ein guter Vater war er und ein gütiger Machthaber. Und so sprach er zu den Menschen: Du bist krank und du willst gesund werden? Sieh nur, überreich ist meine Erde an verschiedentlichem Kraut, das dich gesund machen kann. Überreich wuchern die Giftpflanzen, aber du kannst aus ihnen Heilmittel brauen. Und der gütige Vater ging zu den elenden Bettlern und den Verzweifelten und sprach zu ihnen: Unfassbar ist der Reichtum meiner Erde. Überreich sind in ihrem Schoße die Gold- und Silberadern und die Schichten der Edelmetalle. Aber du musst deine Seele beschwören, dass sie aus ihrem Versteck herauskommt und sich mir offenbart. Deine Seele, die ein Atom meiner Seele und meines Seins ist, sie weiß alles. Und der Gott der Natur, der Gott einer stolzen Majestät und der zaumlosen Instinkte, ging zu den Menschen, die sich abquälten an den Entwicklungen des tiefsten Rätsels. Und allzu sprach zu ihnen der gütige Vater: Du willst in die Zukunft schauen und die Runen dessen lesen, das geschehen soll? Beobachte den Flug der Vögel, in deren Seele dasselbe Urfeuer flammt wie in deiner eigenen. Höre auf das Geräusch der Blätter, schaue in die Sterne, in die Metallspiegel, lies die Linien deiner Hand. In tausend und abertausend Formen habe ich deine Zukunft geformt, aber du musst forschen, du musst suchen, die Geheimnisse enträtseln, denn mein Gesetz ist Schärfe und Hinterlist. Vorsicht und die schöpferische Neugier und der Stolz und der Mut und das verbrecherische Zerstören alter Gesetztafeln. Aleppe, Satanas, Aleppe! Satan, du Lichtbringer, du ewiger Verkünder ewiger Wiedergeburt, Satanas! Er war der Gott der Instinkte und der fleischlichen Lust, gleichgeehrt durch die Gesalbten des Herrn und durch die Armen und Kleinen im Geiste. Er war die unerschöpfliche Quelle des Lebens, des Todes und der Wiederkehr. Das Weib hat er mit der Kunst des Lockens beschenkt. Er wälzte sich in einer Flammenorgie der Farben, hat die Flöte erfunden, lehrte die Muskeln rhythmische Bewegungen machen und den Körper tanzen und rasen, bis die heilige Mania die Herzen umfing und der heilige Phallus mit seinem Überreichtum den fruchtbaren Mutterschoß schwängerte. Er war Apollo und Aphrodite in einer Person. Er war der Gott des häuslichen Herdes und gleichzeitig der Gott der Lapunarien. Er baute Museen und Staunen erregende Heiligtümer. Er entfachte in der Seele des Künstlers die heilige Ekstase und gleichzeitig wachte er über die Frucht des Mutterschoßes. Vielfältig wie das Leben, allmächtig und edel, ekelhaft und verbrecherisch wie die ganze Natur. Gütig, boshaft und drohend herrschte damals der Gott des Schöpfers und des Künstlers. Und warum sind sie jetzt zugrunde gegangen? Denn der Gott der Schönheit und der Macht wurde von seinem Throne vertrieben. Und nun folgte die Umwertung aller Werte. Die Schönheit wurde zur schamlosen Unzucht. Der heilige Rausch, in dem sich die Augen des Menschen in die geheimsten Tiefen des Lebens einbohren, wurde zum Ekel. Das selbstherrliche Herrschen über seinem Tod und Leben wurde als eine feige Tat erklärt. Die Liebe fing man an, Hurerei zu nennen. Die Schönheit des menschlichen Körpers, Schamlosigkeit, den Luxus königlicher Freigebigkeit, Verschwendung. O schweinerische Zeit, in der ich leben muss! Tscherkassky ging langsam hinter den Särgen, aber seine Gedanken kehrten immer hartnäckiger zu demselben Thema zurück. Die, welche der Meerschaum geboren, die in einer Perlmuschel alle Ozeane durchquerte, wurde zu einer gemeinen Hure degradiert. Der Gott des Lichtes und der Musik wurde zum elendsten Knechte des christlichen Satans. Denn durch seine Musik schuf er die Melancholie, jenes Satansbad, in dem der Teufel die Menschenseele badet. und die nackte, edle Psyche unwissender Tugend und Sünde hat sich mit härenem Hemd bekleidet. Ha, ha, ha! Und in einer solchen Welt als Künstler zu leben und zu schaffen, ha, ha, ha! Die Schönheit und die Nacktheit zu schaffen, stark zu sein, mutig, rücksichtslos. Aber der gütige Vater hat seine Kinder nicht verlassen, der Vater der Elenden und Verlassenen, der Vater des Erdensohnes, der die Wiederkehr zur alten heiligen Schönheit feiert. Es gab nicht mehr diese orgiastischen Feste, in denen die Menschenseele sich gierig berauschen könnte. Es gibt kein Dionysiusfest und keine eleusinischen Mysterien, nicht einmal das Surrogat der römischen Saturnalien und keinen Hexensabbat. Und den großen Fürsten der Finsternis packte ein Schmerz über die Menschheit, die sich nicht berauschen und das Lebenselend nicht vergessen konnte. Er dachte lange, er dachte tief nach, bis er den Menschen das Vergessen lehrte. Opium, Morphium, Gin, Absinth, Schnaps, Fusel. Das war der achte Schöpfungstag. Und das begonnene Werk des Gottvaters hat der Satan würdig und glücklich zu Ende gebracht. Ja, man muss die Schönheit vernichten, damit die Nachkommen von Abraham sich vermehren konnten, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meeresstrande. Und man hat das Gelübde gehalten. Sie haben sich vermehrt, die Brotfresser, die Biertrinker, und rächen sich an denen, die sich sehnen und die ihre Hände zu unbekannten Göttern emporheben, die hinter dem Wort, das nichts als Scheidemünze ist, das ist mein, das ist dein, eine andere Schönheit suchen, den Goldwert des Wortes, als es noch heilig war, eine Eingebung und königliche Pracht. Mit wilder Verachtung sah Tscherkassky die ganze Menge der Künstler an, welche die Ansprüche der Menge befriedigen konnte. Dort dieser fette, selbstzufriedene Maler, der einstens das heilige Feuer im Gesicht trug und heute ein Fabrikant von Sezessionsmöbeln, ein Maler von Plafonds und ein willenreicher Juden, Tapezier und Kloakendekorateur. Dort wieder sein ehemaliger Schulkollege, wortmächtig und begabt, heute eine eklig riechende Schlange, die, um sich und ihr verlorenes Leben zu rächen, die wirklichen Künstler mit ihrem Gift hinterrücks bespeit. Und alles nur deswegen, weil diese Schweinerei 5000 Mark Jahresgehalt einbringt. Und dort wieder der Cretin, der verdorbenste Schweinehund, hat mit seiner Frau eine Mitgift erhalten. Er verführte minderjährige Mädchen, er belog und betrog seine Arbeiter und ließ sie im größten Elend und Armut zurück. Und jetzt verkündet er die höchsten Lebensideale. Und dort dieser schamlose Blutegel, der die qualvolle Arbeit des Künstlers ausnutzt und die Rolle eines reuigen Kunstliebhabers und eines wohltätigen Magens spielt. Tscherkassky packte ein solcher Widerwillen und Ekel, dass er nach Hause umkehren wollte. Er fühlte sich so beschmutzt, so mit Kot beworfen, da er sich unter diesen Menschen befand. Und es kam ihm vor, als ob er das Andenken derer beschmutze, die er liebte. Die Weichsel jaspete Malaria-Gift. Wieder wollte er umkehren, aber ein traditionelles Vorurteil erlaubte es ihm nicht, von den Särgen der liebsten Freunde zurückzukehren. Er ging auf den weitfernen Friedhof und dachte tief nach, ob die Lehre von der Metapsychose Wahrheit ist, ob sich die Seelen seiner verstorbenen Freunde nicht in Würmer verwandelt haben, die er jetzt zertreten hat. Er zuckte auf. Sie standen an den offenen Gräbern hinter dem Zaun des Friedhofes, in denen man zwei Särge zur ewigen Ruhe bettete. Tscherkassky, der längst vergessen hatte, dass er Tränen unter den Augenwimpern trug, fing an zu weinen und zu schluchzen. Und es war nicht das Weinen nach den verstorbenen Freunden, nicht das Weinen über sich selbst und nicht das zufällige Weinen über eine Lebenstragödie, sondern ein furchtbar verzweifeltes Brüllen. Wozu hast du uns, Gott, geschaffen? Und in diesem Augenblick schämte er sich, denn er fühlte im Rücken neugierige Augen des fetten Malers, des schamlosen Zeitungskuli, des Zeitungsreporters, der in seinem Notizbuch die Begräbniseindrücke führte, und die Augen eines fuschernden Literaten, welcher nur das Trauerkleid anhatte nach dem verstorbenen Geliebten. Er warf eine Handvoll Erde auf den Sarg und ging weg. Er war sehr geschwächt, setzte sich auf die nasse Graswiese und wiederholte gedankenlos: Aleppe, Satanas, Aleppe. Und plötzlich fing ein zynischer Gedanke in seinem Gehirn zu kreisen an. Um Teufels Willen, was hat das zu bedeuten, dass der eine sich erschossen und der andere sich erhängt hat? Sie sind verreckt und damit Schluss. Sie verstanden nicht zu leben. Wozu sollten sie sich tot quälen? Das war gut gemacht, sehr gut. Wenn man nicht zu leben versteht, dann gibt es nur ein einziges praktisches Mittel: Selbstmord zu begehen. Und plötzlich rief er: Wozu lebe ich denn? Aus seiner Seele riss sich ein Schrei: Hanka, Hanka! Und seltsam, er hatte seine Freunde vergessen, die jetzt schon mit kalter Erde zugeschüttet waren, und sein Herz umfing eine grenzenlose, verzweifelte Sehnsucht nach Hanka. Jetzt konnte er zu ihrem Mann gehen und ihm ganz ruhig und klar sagen: Hanka ist mein, nur mein. Er hatte von seinen Leidtragenden keinen Abschied genommen. Er nahm eine Droschke und fuhr, was die Pferde ausholen konnten, nach seiner Wohnung. Den ganzen langen Weg dachte er nach, wie er Hanka sehen könnte. Die Gedanken verwickelten sich. Die Ebbe und die Flut lähmten ihre Kraft. Endlich verlor er völlig das Bewusstsein dessen, was er tun konnte. Und nur still, still, mit grenzenloser Liebe wiederholte er das eine einzige Wort: Hanka, Hanka. Und die Droschke schleppte sich wie auf einem hartgefrorenen Landwege, und Tscherkassky war ungeduldig, denn er hatte eine dunkle Ahnung, dass Hanka auf ihn wartete. Hanka. Er dachte nach, wie er einen Bergabhang herabstürzte. In einer Viertelsekunde hatte er das ganze Leben durchdacht, und jetzt wieder dieselbe Empfindung. Ich habe doch niemanden außer Hanka geliebt. In ihr laufen alle Linien meines Lebens ineinander, und ihre Seele ist mir der Wegweiser für das Jenseits. Und plötzlich schrie er mit aller Kraft in sein Herz hinein: Ich nehme Hanka mit mir. Sie, sie, die Einzige. Und er fühlte sie so nah an seiner Seite. Er fühlte, dass er sie koste und an sich schmiegte. Hanka, willst du mit mir fahren? Es gibt ein Meer, das im Winter zufriert, nichts als eine endlose Schneefläche. 8-spännige Schlitten werde ich nehmen, ich werde dich in meinen Mantel einwickeln, in einen weiten, königlichen Hermelinmantel. An meinem Herzen wirst du warm werden, und dann werden uns die Pferde auf einer toten Eisfläche in das Land der 1000 Seen tragen, in das Land des ewigen Frühlings unserer Liebe, in seine Wärme und seinen Nachtigallgesang. Hanka, willst du mit mir fahren? Und wie der Abglanz des Morgensternes hörte er das Echo ihrer Gedanken in seinem Herzen: Ich will es. Er kam zum Bewusstsein. Die Droschke blieb endlich vor seiner Tür stehen. Er war wütend, dass seine herrlichen Träumereien so plötzlich unterbrochen wurden. Das Zimmer war offen. Auf der Schwelle stand Hanka. Er sah sie abwesend an, denn es kam ihm vor, als ob diese Vision eine Folge der Zauberträume sei, von Schönheit, Größe und Güte. Plötzlich verstand er, dass dies eine Wirklichkeit ist, und mit tiefem, unsagbarem Glück stürzte er zu ihren Füßen. »Du bist es, meine Hanka, du, meine Hanka!« Und sie knieten auf dem Teppich nieder, in tiefster Liebesekstase. Ende von Abschnitt 10.